Guten Tag. Guten Tag. Was darf's denn sein? Ja, also ich suche ein Boot. Ein altes Boot. Ein Boot? Eins zum Spielen, was? Nein, nein, kein Boot zum Spielen. Es müsste schon eine längere Seereise aushalten. Ich will damit zur Insel der sprechenden Tiere. Haben Sie schon mal davon gehört? Aber sicher. Ja, vielleicht kann ich dir helfen. In meinem Schuppen, da könnte was sein, was du gebrauchen kannst. Komm mal mit. Mensch, du legst ja alles durcheinander. Ich müsste mal aufräumen. Wo ist die denn? Ah, da. Nein, das ist sie nicht. Aber hier, da. Hier ist sie, hier drunter. Jawohl. Na, was sagst du dazu? Oh, das ist ja eine alte Waschbütte. Das war vielleicht mal eine, aber man kann leicht ein Boot draus machen. Versuch mal, ob du da reinpasst. Na also. So, das ist dein Boot. Jetzt brauchst du nur noch einen Mast und ein Segel. Mal sehen, ob wir das auch noch haben. Na, wer sagt's denn? Eine Bohnenstange, wenn du die ein bisschen kürzer machst, kannst du dir daraus einen Mast bauen. Jetzt brauchst du nur noch ein Segel. Naja, was nehmen wir denn da? Hier, da, diesen Lappen, da. Daraus machen wir ein Segel. Na, was sagst du dazu? Glauben Sie wirklich, dass das ein hochseetüchtiges Boot wird? Aber klar, damit kannst du sogar Kap Horn umsegeln. Ist es denn wasserdicht? Völlig wasserdicht. Ja, du musst nur aufpassen, dass dir nicht zu viele Wellen über Bord schlagen. Da, nimm diese Blechdose. Die kannst du mitnehmen. Ach, damit kannst du das Wasser wieder rausschippen. Und was kostet das? Ich schenk dir das alles. Vielen Dank. Angefangen hatte alles mit einem Buch. Ahoi. Tim hatte es geschenkt bekommen. Von seinem Onkel. Es kann doch mal sein, dass es regnet, hatte er gemeint. Die Insel der sprechenden Tiere stand auf dem Umschlag. Tim hatte keine besondere Lust, das Buch zu lesen. Aber als für die Sommerreise ans Meer gepackt wurde, da steckte seine Mutter es mit in den Koffer. In den ersten Ferientagen war wundervollstes Sonnenwetter. Und Tim und seine Eltern waren immerzu am Strand. Als aber Tim am vierten Tag die Vorhänge in seinem Zimmer aufzog, sah er dichten Regen, den der Sturm durch die Straße peitschte. Und da fiel ihm auch das Buch von Onkel Walter wieder ein. Naja, reinschauen kann ich ja mal. Er nahm das Buch vom Regal und begann lustlos darin zu blättern. Aber plötzlich, ohne dass er es merkte, fing er doch an zu lesen. Und dann las er und las und hörte überhaupt nicht mehr auf. Das Buch hatte der Kapitän eines Frachters geschrieben. Er erzählte darin die Geschichte der Insel. Da war in einem furchtbaren Sturm das Schiff in der Mitte auseinandergebrochen. Die Mannschaft hatte noch schnell in die Boote flüchten können, aber der Kapitän hatte auf dem hinteren Teil des Schiffes noch so lange ausgeharrt, bis die Wellen ganz nah an ihn herangekommen waren. Dann war er in ein kleines Ruderboot gesprungen und nun schaukelte er ganz allein auf dem wilden Meer, denn die Mannschaft war schon weit abgetrieben. Festland gab es weit und breit nicht und eine Insel war auf der Seekarte auch nicht verzeichnet. So ruderte der Kapitän nur, um sich etwas Bewegung zu machen und nicht zu frieren. Erst ruderte er nach Westen und nach einer Weile nach Nordwesten, dann direkt nach Osten, dann nach Süden und zuletzt nach Südosten. Da kam er wieder dort an, wo sein Schiff untergegangen und er losgerudert war. Klar. Dann sagte er sich, es hat keinen Zweck, immer wieder an dieselbe Stelle zu kommen. Auch wenn es völlig aussichtslos war, jemals Land zu erreichen, so wollte er jetzt doch einen Kurs beibehalten. Und so ruderte er nach Norden, immer stur nach Norden. Und was gar nicht hätte geschehen dürfen, geschah. Er kam zu einer Insel. Auf keiner Seekarte war sie eingezeichnet. Und trotzdem gab es sie. Es war eine Insel mit Palmen und großen leuchtend bunten Blumen. Und mit Tieren. Menschen lebten dort nicht. Aber dafür konnten die Tiere reden. Der Kapitän jedenfalls konnte sie alle verstehen. Die Tiere waren sehr freundlich zu dem Kapitän, zeigten ihm die kleine Insel und gaben ihm Früchte zu essen, die er noch nie gegessen hatte. Sie dachten, dass er nun für immer bei ihnen bleiben würde. Aber das wollte der Seemann nicht. Was nutzte ihm die Entdeckung der sonderbarsten Welt, wenn keiner erfuhr, dass er sie entdeckt hatte? Er wollte wieder nach Hause zurück, ein Buch über die Insel schreiben und dann wiederkommen. Er wusste ja nun den direkten Weg. Den Tieren sagte er vorsichtshalber nichts von seinem Plan. Er sagte nur, dass er zu Hause noch etwas zu erledigen habe und dass er danach zurückkommen werde. Als der Kapitän glücklich daheim angekommen war, schrieb er erstmal das Buch. Und dann machte er sich wieder auf den Weg zur Insel, diesmal mit einem starken Motorboot. Aber es klappte nicht. Er fand den Weg nicht wieder, obwohl er sich die Lage der Insel ganz genau notiert hatte. Immer wieder fuhr er los und suchte sie. Aber da, wo sie hätte sein müssen, war sie nicht mehr. Nun würde er nie beweisen können, dass er sie wirklich entdeckt hatte. Schade. Ist ja völlig klar, warum der die Insel nicht wiedergefunden hat. Völlig klar. Er hätte ja wieder alle die Umwege fahren müssen, wie beim ersten Mal. Erst nach Westen, nach Nordwesten, dann nach Osten, dann nach Süden, nach Südosten und zuletzt immer nach Norden. Nur so kann es gehen. Ich werde das mal versuchen. Ich beschaffe mir ein Boot und dann finde ich die Insel wieder. Und das hat er wirklich gemacht. Im Garten hinter der Pension baute er die Waschbütte, die Bohnenstange und Segel zu einem Boot zusammen. Nach dem Mittagessen, als die Eltern die Vorhänge zugezogen hatten und im Bett lagen, schob Tim das Boot zum Strand. Er zog das Boot ins Wasser, dann stieg er hinein und der sanfte, stetige Ostwind blähte das Segel und trieb das Boot nach Westen. Und jetzt mache ich es genauso, wie es im Buch steht. Erst nach Westen, dann nach Nordwesten, dann nach Osten, dann nach Süden, dann nach Südosten und dann immer nach Norden, bis zur Insel. Aber es kam keine Insel. Das Ufer müsste schon längst aufgetaucht sein. Aber Tim sah nur die weite Fläche des Meeres. Vielleicht war die ganze Geschichte doch nichts anderes als Seemannsgarn und er war darauf hereingefallen. Er wollte schon umkehren. Ein Baum! Aber Bäume wachsen noch nicht im Meer. Wo ein Baum ist, muss auch Land sein. Tim segelte näher heran und es tauchten noch mehr Bäume auf. Und dann war kein Zweifel mehr. Er kam zu einer Insel. Ob es aber wirklich die Insel der sprechenden Tiere war? Vorläufig war kein einziges Tier zu sehen und es war eine ziemlich kleine Insel. Tim segelte einmal um sie herum, dann ging er in einer stillen Bucht an Land und zog das Boot ans Ufer. Ganz einsamer Strand. Schade. Sieht nicht so aus, als ob hier Tiere leben. Nicht mal Vögel sehe ich. Und man hört auch nichts als das Meer. Da ist noch was. Eine Säge? Was ist das bloß? Das kommt aus diesem Haufen, diesem Blätterhaufen. Das sind Haare. Ob das ein Tier ist? Da hat mich doch jemand angetext. Wer hat mich angetext? Eine Mole? Bist du das gewesen? Wieso schläfst du nicht? Warum hast du mich angetickst? Was? Anemone. Schläft. Dann war es wohl doch das Primelchen. Naja. Halt! Das war aber... Was war das? Aha! Du warst das! Komm mal her! Lauf doch nicht weg! Bleib doch stehen! Bitte tu mir nicht! Bitte! Ich werde auch gleich wieder gehen, wieder fahren! Das kommt gar nicht in Frage! Was willst du denn mit mir? Willst du mich fressen? Fressen? Das wäre ja eine glummelige Mulkatsche. Was? Eine glummelige Mulkatsche. Was heißt das denn? Aber du kannst doch sprechen, das höre ich doch. Natürlich, aber du brauchst so komische Wörter. Glummelige Mulkatsche. Was heißt das denn? Tja, was heißt das? Das kann ich gar nicht leicht erklären. Das heißt... Das heißt, dass du mich gern fressen möchtest. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich das täte, dann wäre das, naja, eben eine glummelige Mulkatsche. Aha. Als sprechende Tiere habt ihr wohl noch ein paar Wörter mehr, als wir kennen. Sprechende Tiere? Tiere? Was sind Tiere? Naja, du zum Beispiel, du bist ein Tier, und zwar ein Löwe. Tier? Was ist das für ein komisches Wort? Gibt es nicht, bin ich nicht. Und ein Löge? Ein Löwe. Bin ich auch nicht. Aber natürlich bist du ein Löwe. Ich kenne doch Löwen. Da, wo ich wohne, haben wir Löwen im Zoo. Zoo? Na, hör mal, das wird ja immer komischer. Zoo, Po. Du bist richtig albern. Ein Zoo, das ist ein großer Garten mit lauter Käfigen, verstehst du? Garten verstehe ich, Käferige nicht. Käfige. Auch nicht. Warte mal, ich habe hier ein Notizbuch und einen Bleistift. Ich zeichne es dir mal genau auf. Also... Das hier ist ein Käfig. Mit Gitterstäben. Und darin sitzt ein Löwe. Nein, ich sitze darin. Aber ich sitze nicht in einem Käferich. Du hast mich zwar ganz kroschelig gezeichnet, aber in einem Käferich sitze ich trotzdem nicht. Wozu sollte ich auch in einem Käferich sitzen? Damit die Leute kommen und dich ansehen können. Na, hör mal, das ist doch wohl wirklich eine postbillige Kunke. Mich kann doch jeder sehen, der will. Du siehst mich doch auch. Oder muss ich erst in einem Käferich sitzen, damit du mich sehen kannst? Du verstehst eben unsere Welt nicht. Und ich weiß nicht, was eine postbillige Kunke ist. Ist das auch sowas wie die glummelige Mulkatsche? Nein, das ist was ganz anderes. Man kann es auch grobe Knetsche nennen. Aber das verstehst du wohl auch nicht. Nein, das ist sicher Löwensprache. Hä? Löwensprache? Löwensprache? Was ist denn das? Ich bin doch kein Löwe. So? Was bist du denn? Rhabarber. Rhabarber, das ist doch eine Pflanze. Da macht man Kompott draus. Kompott? Macht man nicht aus mir. Rhabarber, von wem hast du denn den Namen? Na, von mir? Hier nennt sich jeder, wie er will. Rhabarber passt ganz wunderbar zu mir. Rhabarber. Also gut, Rhabarber. Und wie heißt du? Ich heiße Tim. Und was für ein Tier bist du? Überhaupt kein Tier, ich bin ein Mensch. Ah, komisches Wort. Hab ich aber schon mal gehört. Hat schon mal jemand gesagt, ja. Mhm. Jemand, der mal hier war, der hat auch so komisch herumgeredet wie du. Sah aber ganz anders aus. Nicht so hispelig. Sag mal, war das vielleicht damals der Seemann, der das Buch über euch geschrieben hat? Weiß ich nicht. Kann sein. Ein Boot hatte er bei sich. Damit ist er dann auch wieder abgefahren. Er war's. Er war's, hurra! Ich habe die Insel zum zweiten Mal entdeckt. Ich habe mich genau nach dem Buch gerichtet. Erst nach Westen, dann nach Osten, dann nach Süden, dann nach Südosten, dann nach Norden. Ah, eine abgeschuckelte Misere. Das Geheimnis ist entdeckt. Unsere Insel ist bekannt. Und jeder Klotschgockel kann hier einfach angefahren kommen. Find ich gar nicht gut. War nicht böse von mir gemeint, Rhabarber. Ich gehe jetzt auch wieder. Ich fahre wieder ab. Ich will nicht stören. Ich habe ja nun auch alles gesehen. Du meinst, du hast alles gesehen? Nein. Das glaubst du wohl. Aber du hast nur mich gesehen. Ich bin hier zwar sehr wichtig. Ich bin sogar der Kompetpalatist. Aber es gibt noch andere. Zum Beispiel Anemone. Anemone! Anemone! Die ist wie süß. Geht hin, Tück. Eine Giraffe. Aber wie spricht die denn? Heute ist ihr Ü-Tag. Da spricht sie alles mit Ü. Sie hat einen A-Tag, einen E-Tag, einen I-Tag, einen O-Tag, einen U-Tag, einen Ö-Tag und einen Ü-Tag. So merkt sie sich die Wochentage. Praktisch, nicht? Hübsch, sie lange geschliffen. Wie will ich in das Konzert für Sie? Nein, du hast nicht so lange geschlafen. Das Konzert hat noch gar nicht angefangen. Mit der Ü-Sprache, das muss ich auch mal versuchen. Gibt es hier nicht mehr Türü? Türü? Wir sind Türü. Hier sind überhaupt keine Türü. Ich meine, ob hier nicht mehr Bewohner sind. Eje. Es gibt nicht Rindere, Prümelchen, Spinne und Kartoffelkühl. Prümelchen? Was heißt das? Ich versuche es mal in der Artag-Sprache. Pramalchan. Oder Prämelchen? Prümelchen? Das heißt wohl Prümelchen. Richtig. Und Spinne? Spanner? Spenne? Spinni, Spönne, Spinne. Richtig. Aber Kürtüffelkühl, das ist schwer. Kartoffelkehl, Kartoffelkahl, Kartoffelkohl, das klingt ja wie Kartoffelkohl, aber das gibt es ja gar nicht. Doch, doch, Kartoffelkohl ist richtig. Er ist der Flötenspieler bei unseren Konzerten. Da bin ich aber gespannt. Ich werde ja nass. Wer spritzt denn da mit Wasser? Das wird Prümelchen sein. Das macht immer solche Gatschereien. Gatschereien? Meinst du vielleicht Foppereien oder Neckereien? Kann sein. Klingt auch gut. Werde ich mir merken. Hallo, da klebt ja eine alte Salatblume. Aus welcher Kiste ist die denn herangeschnattert? Das verstehst du natürlich wieder nicht. Aber Prümelchen sagt zu allen, was ihm gerade einfällt. Prümelchen ist also ein Affe, ein richtiger Affe. Affe? Gibt's nicht das Wort. Prümelchen ist Prümelchen. Soll Prümelchen einen Witz erzählen? Ja, Prümelchen erzählt einen Witz. Prümelchen ist ein sehr guter Witzeerzähler. Alles aufrauschen und nicht mehr gekleckert. Also, ein Regenschirm und eine Kaffeekanne gingen auf einem Pudding spazieren. Da sagte die Kaffeekanne zum Regenschirm, hast du das Ofenrohr nicht gesehen? Da sagte der Regenschirm, na, das liegt doch im Kartoffelbrei und fängt Heringe. Da sagte die Kaffeekanne, wie gut, dass wir unsere Gummistiefel anhaben. Sonst müssten wir noch ein Sofa lutschen. Sofa lutschen, Prümelchen. Prümelchen ist gut. Verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt wird's aber langsam Zeit, dass Spinne kommt. Auch Kartoffelkohl sollte langsam einschweben. Wir müssen bald mit unserem Konzert anfangen. Was macht denn eine Spinne bei eurem Konzert? Ist das wirklich eine richtige Spinne? Natürlich, hier sind alle richtig. Und was macht eine Spinne bei einem Konzert? Noch ganz einfach, sie spielt Leier. Was? Eine kleine Spinne spielt Leier? Klein? Spinne ist nicht klein. Guck mal, da kommt sie. Uah, so groß habe ich mir die aber nicht vorgestellt. Ist die gefährlich? Gefährlich? Gefährlich? Was ist das? Er meint, ob du spicksperklich bist. Spicksperklich? Du brauchst keine Angst vor ihr zu haben, Tim. Ist Kartoffelkohl schon da? Nein, Kartoffelkohl ist noch nicht da. Ihr kommt. Ich sehe ihn. Sieht ja aus wie ein Vogel, aber... Es ist Kartoffelkohl. Ja, und ehe du dich wieder wunderst, will ich dir sagen, dass er nur die Morsesprache spricht, wie sie beim Desperonieren gebraucht wird. Du meinst wohl beim Telegrafieren. Ja, kann sein. Jawohl, kann sein. Was singen wir denn heute? Das sollen wir singen? Wir sollen wirklich die Tomate auf dem Dach singen? Ich schlage vor, meine kleine grüne Tante. Gut. Einverstanden. Meine kleine grüne Tante. Nein. Also ich glaube, nein. Ich meine, so geht das nicht. Publikum verguntifiert uns. Was? Es macht uns Kampode. Das verstehst du auch nicht, ne? Tja, weißt du, wir sind es nicht gewohnt, dass uns jemand zuhört. Ich glaube, wir können gar nicht singen, wenn du da bist. Es freut uns zwar, dass du da bist, dass du uns besuchst, aber... Und wenn ich mich verstecke? Das ist es. Ja, das ist eine gute Idee. Versteck dich, Tim. Dann wissen wir zwar, dass du da bist, aber sehen dich nicht und keiner braucht sich aufzuregen. Ja, da hinten. Da ist es gut. Da hinter dem Busch. So, nun geht es los. Meine kleine grüne Tante lebt in einem Parapü, nahe an der Wasserkante auf der Insel Bimini. Meine kleine grüne Tante war aus feinstem Zellophan, und wenn heiß die Sonne brannte, fing sie laut zu knistern an. Meine kleine grüne Tante wollte sich die Welt besehen, und wie sie den Schirm aufspannte, fing ein Sturmwind an zu wehen. Meine kleine grüne Tante flog mit ihrem Parapü bis hinab nach Alicante. Niemals sag ich Wiedersehen. Während des Gesanges wurde es rasch dunkel. Tim konnte sich nicht erinnern, jemals einen so schnell hereinbrechenden Abend erlebt zu haben. Er wurde ganz müde. Er schloss die Augen und überlegte, ob vielleicht die Tage hier kürzer waren als zu Hause. Aber dann war er schon eingeschlafen. Auch Rhabarber, Anemone, Primelchen, Spinne und Kartoffelkohl sagten sich nach dem Konzert gute Nacht und gingen zu ihren Schlafplätzen. Draußen auf dem Meer war aber noch ein Schiff unterwegs. Es näherte sich der Insel und zwei Männer saßen darin. Mordoth hieß der eine und Kletschke der andere. Etwas Gutes hatten sie nicht vor. Mit einem Scheinwerfer suchte Mordoch das Ufer der Insel ab. Kein Zweifel mehr. Wir sind da. Du meinst die Insel? Die Insel der sprechenden Tiere? Genau. Wir sind so gefahren, wie es im Buch des Kapitäns stand. Ja. Erst nach Westen, ja. Dann nach Nordwesten, ja. Dann nach Osten, ja. Nach Süden, ja. Nach Südosten und dann immer nur nach Norden. Und das hier ist eine Insel. Das wirst du doch wohl nicht bezweifeln. Ja, aber Tiere. Siehst du auch die Tiere? Nein, Tiere sehe ich nicht. Dann ist es nicht die Insel. Dann können wir weiterfahren. Oder lieber doch besser umkehren. Kletschke, du Durchskopf! Es ist doch Nacht. Da schlafen die Tiere. Wir müssen an Land gehen und auf den Morgen warten. Das ist aber gefährlich. Lieber bleiben wir hier im Schiff. Du miese, petrige Angsthase. Das Schiff darf man nicht sehen. Das müssen wir verstecken. Und uns auch. Und das können wir nur am Ufer. Aber vorsichtig, Mordoch. Bitte vorsichtig. Du weißt ja gar nicht, ob die Tiere nicht... Schnauze. Hier ist eine sehr schöne Bucht. Hier legen wir an. Und drüben, in dem Gebüsch, da verstecken wir uns. Ich hab ja nicht geglaubt, dass es hier eine Insel gibt. Aber wo es die jetzt gibt, möchte ich den Tieren lieber gar nicht begegnen. Ich würde lieber wieder umkehren, man weiß ja nie. Du abgebrochener Zahnstocher! Hätte ich dich bloß zu Hause gelassen. Weshalb sind wir denn hierher gefahren? Wir wollten die sprechenden Tiere aus dem Buch von dem Kapitän, die wollten wir fangen und an den Zirkus verkaufen für viel Geld. Jawohl! Und wenn du jetzt nicht mehr willst, dann fange ich sie allein und lasse dich auf dieser Insel zurück. Nein, Mordoch. Ich mach schon mit. Ich meine eben nur, wir müssen. Ich weiß selber, was wir müssen. Ja. Sieh mal an. Da geht schon die Sonne auf. Ja. Jetzt müssen wir uns auf die Suche machen. Nein. Komm, und leise. Ja. Und die Augen auf. Nein. Die Tiere können überall sein. Was ist das? Psst. Still. Ich weiß nicht. Mal näher rangehen. Ich aber nicht. Und du solltest auch... Kretschke! Bibber! Du Angstknochen! Marsch vorwärts! Lebt in einem Paradies. Guck mal, ein Löwe. Bleib doch stehen. Renn doch nicht gleich weg. Kletschke, du Blöder. Hör doch mal zu. Wir sind hier richtig. Goldrichtig. Es ist die Insel der sprechenden Tiere. Wirklich? Ja, ganz bestimmt. Und der Löwe da hinten, hat er gesprochen? Ja, er hat geschnarcht und gebrummelt und ein bisschen was gesungen. Du Mordoch, guck mal da. Oh, eine Giraffe. Nicht schlecht. Ah, an Harlacher Margan. Da Sanna ast, aber da Mara afgegangen. Mantag. An schaner Mantag. Die ist aber vielleicht total blemblem. Hast du ein einziges Wort verstanden? Das ist doch egal. Hauptsache, sie redet. Da müssen wir dranbleiben. Los, hinterher. Die kriegen wir ja doch nicht. Die ist viel zu schnell. Mordo, lass sein. Hat doch keine... gut geschlafen. Sehr gut geschlafen. Was habe ich bloß geträumt? Komischen Kugelmuck. Also, wie war das? Da kam ein Junge mit einem Boot und wollte hier Tiere entdecken. Tiere. So ein Brapsch. Tim hieß der Junge. Tim. Komischer Traum. Das hab ich überhaupt nicht geträumt. Das ist gestern hier passiert. Nee, ist nicht passiert. Doch, ist doch passiert. Ja, was denn nun? Passiert oder nicht passiert? Guten Morgen, Rhabarber. Also doch passiert. Guten Morgen, Tim. Na, hast du gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Dann willst du sicher jetzt was essen. Wäre nicht schlecht. Gibt's denn hier was? Oh ja, wir werden uns jetzt mal ein herrliches Frühstück suchen. Hier wachsen tolle Früchte. Die werde ich dir zeigen. Papumpeln, Röpfel, Schnöpfel, Grausmauseln und Kukerinen. Grausmauseln, Kukerinen? Was ist denn das? Da habe ich noch nie was von gehört. Na, dann komm mal mit in unseren Schmatzelschnocken. Ich bin kein Romauder. Halt! Naja, na gut. Lass uns einen Augenblick... Lass uns einen Augenblick verschlafen. Es wird überhaupt besser sein, wenn wir uns hier verstecken, statt den Tieren nachzulaufen. Die Insel ist klein. Irgendwann kommt die Giraffe hier wieder vorbei. Dann springen wir hervor und schnappen sie uns. Am besten, wir sind auch ganz still. Ja, ja. Au! Lass das, was fällt dir ein? Was denn? Du hast mir an den Kopf getickt, was soll das? Aber nein, Mordor, nein, das bin ich nicht gewesen. Und wer war es dann wohl? Hier ist doch niemand, nur du bist da, nur du hast mich angetickt. Noch einmal und du sollst mich kennenlernen. Jetzt lass du das aber auch sein. Was? Jetzt hast du mich angetickt. Tu nicht so. Du bist das gewesen. Es ist ja sonst keiner hier. Hör mal, jetzt ist aber Schluss mit dem Quatsch, du schimmelige Pflaume. Ich schlag dich zusammen und lass dich hier auf der Insel. Ich brauch dich nicht. Du bist zu nichts nütze. Ich tu doch gar nichts. Die beiden Suppenlöffel da unten. Da oben auf dem Baum. Ein Affe. Der hat uns also getickt. Verdammtes Biest! Psst, der kann ja reden. Schönen guten Tag, Herr Affe. Selber Affe. Wie ich höre, können Sie ganz wunderbar sprechen, Herr Affe. Ich bin nicht Affe. Ich bin Primelchen. Ach so. Ach ja. Ja, ja, wir haben schon viel von Ihnen gehört, Herr Primelchen. Wer kennt nicht Primelchen? Das berühmte Primelchen, Herr Primelchen. Herr Primelchen? Oh ja, Herr Primelchen. Herr Primelchen erzählt Witze, dicke, rostige Witze. Aber ja, wir wissen... Um die zu hören, sind wir ja hierher gekommen. Wieso? Wir sind doch hierher gekommen. Schnauze! Wir sind ganz scharf auf Ihre Witze, Herr Primelchen. Mhm. Erzählen Sie doch mal einen. Ja, also, ein Regenschirm und eine Kaffeekanne gingen auf einem Pudding spazieren. Da sagte die Kaffeekanne zum Regenschirm, hast du das Ofenrohr nicht gesehen? Da sagte der Regenschirm, das liegt doch im Kartoffelbrei und fängt Heringe. Da sagte die Kaffeekanne, wie gut, dass wir unsere Gummistiefel anhaben, sonst müssten wir noch ein Sofa lutschen. Verstehe ich nicht. Ist doch alles Quatsch. Egal, mitlachen. Sie haben uns eine sehr große Freude gemacht, Herr Primelchen. Nun wollen wir Ihnen auch einmal etwas Wunderschönes zeigen. Ja? Oh ja. Sie müssten mal mit uns auf unser Schiff kommen. Mhm. Da haben wir etwas, über das Sie sich sehr freuen. Was haben wir denn da? Zu Schnauze! Nun, Herr Primelchen, kommen Sie mit uns? Ja, ja. Herr Primelchen schraubt sich eine glückliche Kommode. Los, los, ihr verpurzelten Staubsauger. Recht so. Jawohl. Hier lang, Herr Primelchen. Ja, und da hindurch. Und da sind wir auch schon. Da ist unser Schiff. Eine Eierkiste. Eine richtige, knusprige Eierkiste. Und da gehst du jetzt rein. So. Und wir kommen gleich wieder und bringen noch andere mit. Und Sie, Herr Primelchen, sind mäuschenstill. Verstanden? Mhm. Primelchen kratzt eine Wolkennuss. Was heißt denn das nun schon wieder? Na, einerlei. Der ist erstmal gefangen. Los, Klatschke. Marsch. Was spielt ihr da für ein lupfiges Spiel? Hilfe! Eine Spinne! Riesen! Die Frau Spinne. Einen schönen guten Tag. Fand ich mit Spielen? Was heißt das denn? Mitspielen. Heißt das, Sie wollen mitspielen? Mitspielen? Sie stechen doch auch nicht. Oder beißen? Ich habe noch nie gebifft. Klätschke, komm vom Baum runter. Ja. Die ist harmlos. Wissen Sie was? Frau Spinne, kommen Sie zu uns aufs Schiff. Dort spielen wir alle zusammen ein schönes Spiel. Spielen ein Spiel? Oh, Pfarr. Dann mal abmarschiert. Hm? Immer geradeaus. So brachten die Kerle auch das zweite Tier an Bord des Schiffes. Und Tim und Rhabarber merkten nichts davon, denn sie frühstückten ausgiebig und Tim genoss die herrlichen Früchte, die er noch niemals gegessen hatte. Mordoch war in bester Laune und wollte gleich das nächste Tier fangen. Klätschke aber weigerte sich mitzukommen und er fand sogar einen guten Grund, auf dem Schiff bleiben zu dürfen. Wenn die gefangenen Tiere im Laderaum vielleicht Krach machten und andere herbeiriefen, dann musste ja einer da sein, um das Schiff zu verteidigen. Also blieb er da und Mordoch ging allein. Er brauchte nicht lange zu suchen. Da sah er vor sich Anemone. Frau Giraffe, einen schönen guten Tag wünsche ich. Ahasa Anamana. Aha. Kommen Sie doch mit. Ich lade Sie ein. Ihre Freunde sind bei uns auf dem Schiff. Wir spielen dort ein schönes Spiel. Mana Franda sand auf dem Schaff? Was fahr art Schaff? Ach habe kein Schaff gasahan. Sie sind schwer zu verstehen. Der Affe ist dabei, der Herr Primelchen meine ich, und eine große Spinne. Pramalchen, Spanner, aber klar, das sand Mana Franda. Sie haben eine sehr schöne Sprache. Ach, sprach er ja dann Tag anders. Jeden Tag anders? Jetzt verstehe ich Sie. Na, wollen Sie mit auf das Schiff kommen zum Spiel? An Spal, da mache ach matt. Na, dann mal abmarschiert. Abmarschiert. Es war gar nicht einfach, Anemone auf dem Schiff unterzubringen. Mit Bauch und Beinen passte sie wohl gerade in den Laderaum, aber der lange Hals ragte hoch aus der Luke heraus. Spinne und Primelchen waren überhaupt nicht zufrieden mit dem komischen Spiel und protestierten heftig in ihren Käfigen. Lass uns doch abfahren. Drei Tiere sind doch genug. Wenn die Giraffe wild wird und herumtrampelt, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Du Wimmereule! Zu nichts kann man dich brauchen. Also gut, ich gehe nur noch einmal auf die Insel und dann fahren wir ab. Verstanden? Er war jetzt sehr vorsichtig. Denn er wollte nicht zu guter Letzt noch dem Löwen begegnen, der ihm vielleicht nicht so freiwillig folgte wie die anderen. Nein, das wollte er lieber nicht riskieren. Auf einem Baumstumpf sah er einen Vogel sitzen. Es war Kartoffelkohl. Den könnte man gut noch mitnehmen. Guten Tag, Herr Vogel. Ich heiße Mordoch. Und wie heißen Sie? Schön gepfiffen. Können Sie auch sprechen? Also sprechen kannst du nicht. Dann kannst du ruhig hierbleiben. Ich kann dich doch nicht brauchen, du dummes Flattervieh. Dann werden wir jetzt wieder abfahren. Die Spinne, das Primelchen und die Giraffe haben wir ja. Und wenn du den Löwen siehst, dann grüß ihn schön von mir, verstehst du? Aber wer nichts spricht, der versteht ja auch nichts. Und damit ging Mordoch zum Schiff zurück. Kartoffelkohl flog hinter ihm her. Es gelang dem Räuber nicht, ihn zu verscheuchen. Er kreiste über Mordoch, bis er zum Schiff kam. Da sah er Anemone, deren Hals aus der Luke ragte. Und Anemone sah Kartoffelkohl. Kartoffelkohl, war Sandkarab, war dann Raff, Schnall, Rabauber, Halfa. Dieser verdammte Vogel, dem traue ich nicht. Wir müssen abfahren. Tempo, Kletschke, Tempo! Sonst kommt am Ende doch nur der Löwe dazwischen. Ja, siehste, siehste, ich hab ja schon immer... Schnauze. War das nicht ein spumadables Frühstück? Was, Tim? Ja, so möchte ich es jeden Tag haben. Und jetzt noch ein kleines, poseliges Grabbelschläfchen. Was? Tja, warum nicht? Aber ich muss wieder abfahren, solange es noch hell ist. Das gibt es doch gar nicht. Unsinn. Was ist denn los? Was sagt er denn? Zwei Kerle sollen Primelchen, Spinne und Anemone geraubt haben. Sie wollen mit einem Schiff abfahren. Ja, ja, ich sehe sie. Sie lichten gerade die Anker. Schnell, Tim, schnell, wir müssen ans Ufer. Zu spät, bis wir von hier oben runter sind. Nein. Aus, aus, aus. Allein, allein. Ich bleibe allein auf der einsamen Insel. Allein, allein. Ja, aber doch nicht, Rhabarber. Allein, allein. Ich denke mir etwas aus. Es muss mir etwas einfallen. Eine List, irgendetwas. Sei mal ruhig. Sei mal einen Augenblick ruhig. Ja, aber schnell, schnell. Weißt du schon was? Nein, noch nicht, sei ruhig. Weißt du jetzt was? Nein, noch nicht. Ach, zu spät, zu spät, zu spät. Ich bleibe allein auf der einsamen Insel. Allein. Jetzt weiß ich was. Ja? Hör mal zu. Lass das jammern. Ich weiß was. Du versteckst dich... Ich locke den Kerl hierher und wenn ich dich rufe, dann springst du hervor und packst ihn, verstanden? Ja, aber wie willst du denn... Mach ich schon. Versteck dich. Hallo! Hallo! Ihr da unten! Hallo! Was willst du denn? Ich bin hier gestrandet! Nimm mich doch mit! Kein Platz an Bord! Warte auf das nächste Schiff! Aber wenn keins kommt, dann schlachte den Löwen und guten Appetit! Ich zahle auch für meine Rettung! Zahlen? Womit denn? Mit Kokosnüssen? Nein, mit Gold! Das glaubst du doch wohl selber nicht! Hier oben ist eine Höhle aus reinem Gold! Na gut, wenn ihr nicht wollt, ich schicke den Vogel aus. Der spricht die Morsesprache. Der holt mir ein anderes Schiff heran. Dann kriegen die eben das Gold. Tschüss! Hey, du da! Hey, du da! So antworte doch! Wer nicht will, der hat schon, halt doch ab! Ich komme! Warte mal! Wo ist das Gold? Es ist irrsinnig viel. Das kriegt ihr gar nicht auf ein einziges Schiff. Habt ihr was geladen? Och, so ein paar Tiere. Platzverschwendung, die könnt ihr wieder rauslassen. Aber das sind kostbare Tiere. Die können nämlich reden. Da zahlt mir jeder Zirkus ein Vermögen für. So ein Umstand, warum wollt ihr die erst mitnehmen und verkaufen? So viel Gold, wie hier auf der Insel ist, kriegt ihr nie im Leben dafür. Na schön, aber erst will ich das Gold mal sehen. Und wehe, wenn du geschwindelt hast, Bürschchen. Marsch ab, wo ist die Höhle? Rhabarber. Du bist wohl verrückt, was soll das heißen? Rhabarber? Jetzt reicht es mir, du hältst mich hier zum Narren. Wenn du mir nicht sofort das Gold zeigst, dann dreh ich dir den Hals um. Rhabarber! Tu mir nichts. Ich bin ganz harmlos. Ich will... Du wolltest die Tiere stehlen und verkaufen. Ach was, du musst nicht alles glauben, dummer Junge. Dann lass sie jetzt sofort wieder frei. Aber klar, wird gemacht. Sag nur diesem Löwen, dass er mich loslässt. Dann gehe ich sofort zum Schiff und... Und hier bleibst du. Und jetzt rufst du deinen Kumpel da unten, dass er alle rauslässt. Marsch, los! Kletschke! Kletschke! Was ist, Chef? Lass die Tiere raus! Wieso denn? Frag nicht so dumm! Lass sie raus! Jetzt kommen sie! Ja, sie sind frei! Du kannst ihn loslassen, Rhabarber. Hau ab und lass dich hier nie wieder sehen. Das war ein hundsgemeiner Trick, mein Bürschchen. Aber warte, eines Tages treffe ich dich und... Ich gehe ja schon. Großartig hast du das gemacht, Tim. Vielen Dank. Jetzt bleibst du für immer bei uns und machst mit bei unseren Konzerten. Das würde ich ja gerne tun. Aber ich muss erst mal wieder nach Hause. Aber ich komme wieder, ganz bestimmt. Aber sag mal, die Kerle wissen ja auch, wo die Insel liegt und wie man hierher kommt. wenn die nun wiederkommen, was macht ihr dann? Das stimmt. Diese Spurkelfinke könnten wiederkommen. Dann müssen wir eben umziehen. Diese Insel ist nämlich beweglich, weißt du. Wir müssen den alten Anker hochziehen, dann können wir von hier wegplutschern und keiner kann uns mehr ausbaldowern. Aber wie finde ich euch dann wieder? Ach, ganz einfach. Wenn du das nächste Mal kommst, dann musst du erst nach Westen, dann aber nach Norden fahren. Dann nach Nordwesten, dann nach Süden, dann nach Osten und dann nach Nordwesten. Klar? Völlig klar. Also, erst nach Westen, dann nach Norden. Richtig. Und dann nach Süden. Nein, erst nach Nordwesten. Ja, dann nach Süden, dann nach Osten und dann nach Nordwesten. Alles klar. Ich finde euch wieder. Also, tschüss. Es wird höchste Zeit. Langsam, langsam. Wir protikeln dich noch alle zu deinem Boot. Und dann machen wir für dich noch ein Konzert. Ja, wir brettern alle Deckel in die Limonade, dass dir die Kochlöffel klimpern. Hata sangan wa, data mata auf dem Dach. Spickstücke swingen im Straßenstaub ist besser. Nein, meine kleine grüne Tante, das hab ich eben ausgeklümpelt. Da ist ja mein Boot. Gott sei Dank haben die Kerle es nicht mitgeschleppt. Also, auf Wiedersehen, Rhabarber, Spinne, Primelchen, Anemone und Kartoffelkohl. Ich komme bald wieder, ganz bestimmt. Wahrscheinlich schon morgen. Ja, also, und jetzt 2, 3, 4. Meine kleine grüne Tante lebt in einem Parapü, nahe an der Wasserkante auf der Insel Bimini. Meine kleine grüne Tante war aus feinstem Zellophan, und wenn heiß die Sonne brannte, fing sie laut zu knistern an. Meine kleine grüne Tante wollte sich die Welt besehen, und wie sie den Schirm aufspannte, fing ein Sturmwind an zu wehen. Meine kleine grüne Tante flog mit ihrem Parapü bis hinab nach Alicante. Niemals sag ich Wiedersehen. Das war Die Insel der sprechenden Tiere, ein Hörspiel von Gerhard Mensching. Mit Felix Leiberg, Gerhard Mensching, Katrin Sander, Wolfgang Spier, Peggy Lukatz und anderen. Ton Georg Fett, Regie Vera Hinz, Rainer Matejka und Uta Beeth. Produktion Rias Berlin 1990.